Und wir haben in keine Stadt Propheten gesandt, ohne dass wir über ihre Bewohner Not und Leid hätten kommen lassen, auf dass sie in Unterwürfigkeit flehen mögen.